Dropkick Drama 172, herzlich willkommen. Es war eine lange Schaffensphase, Pause, was auch immer jetzt wieder, aber wir haben es wieder geschafft. Thomas habe ich auch wieder an meine Seite gekrempelt und hallihallo. Bonjour, Ambadur. Ja, die Quersumme zu 172 ist 10. Ja, auf die Quersumme wollen wir mal heute verzichten. Menno, jetzt habe ich mir extra so eine Mühe gegeben vor der Sendung. Ja, ich habe mir auch keinen Witz der Woche überlegt. Ich werde mal gucken, ob ich das bis zum Ende der Sendung, ob mir noch was einfällt. Ich würde mal fast sagen, Thomas, lass es lieber auf das, was ich sage. Ich habe ein sehr, sehr guter Witz der Woche ein. Da bin ich mir sicher, also da liegt so ein Haar auf. Soll ich den gleich ganz am Anfang erzählen? Nein, tu mir den Gefallen und lass das noch bis zum Ende warten. Wir müssen erst wieder in diesen Rocky-Drama-Rhythmus reinkommen. Es ist ja jetzt sehr lange irgendwie nichts passiert. Also zumindest bei uns. Wrestling momentan ist sehr, sehr interessant, es ist viel passiert und das wollen wir natürlich auch alles heute zum Ausdruck bringen und wieder... Es ist ja auch irgendein deutsches Lied, da heißt es auch, es ist viel passiert, aber ich weiß im Moment nicht mehr, von wem das ist. Das sollte rauszufinden sein, wir haben hier einen Internetanschluss. Gut, dass du mich draufbringst. Das ist die perfekte Welle von Juli, oder? Guck mal, ob das von Juli die perfekte Welle ist. Perfekte... Ja, das werden wir uns jetzt hier aber nicht anhören. Nee, aber guck mal nach im Text, ob da irgendwie drin steht, es ist viel passiert. Das weiß ich doch bei YouTube nicht. Nee, bei YouTube nicht. Das ist so, es gibt ja auch so Webseiten, da sind so... Ja, das weiß ich wohl, aber ich war jetzt auf YouTube. Das sind so aneinandergereihte Buchstaben, die machen dann Worte aus und dann mehrere Worte am Stück, die einen Sinn ergeben. Das sind dann die Texte. So, ich habe jetzt allerdings rausgefunden... Die Jugendlichen heute, die alle nur noch Videos gucken, die kennen das gar nicht mehr. Nee, es gibt ja auch Lyrics-Video bei YouTube, aber ich mag diese Lyrics-Seiten natürlich auch sehr gern. So, es gibt auch ein Lied, Es ist viel passiert, von Pietro B. Ich dachte erst Pietro Lombardi oder wie auch immer der heißt. Nee, das Lied heißt auch nicht so, das kommt nur in dem Lied vor. Ich weiß wohl, aber man muss ja mal ein bisschen was Neues sichten. Perfekte Welle von Juli. Man muss ja mal was Neues sichten und sich das anhören, ne? Oh, das klingt doch schon richtig cool. Das können wir direkt mal so als Intro. Es wurde ein Intro gefordert, also lassen wir das jetzt mal als... Das darfst du gar nicht spielen, ne? Das ist alles GEMA. Genau. Hast du jetzt den Text von Juli? Nein, das habe ich natürlich nicht. Hast du mal gegoogelt? Nein. Ich nehme mal an, du hast recht. Mach das mal bitte. Muss ich? Ich möchte ja, jetzt klar. Nicht. Ich möchte jetzt nicht. Verweigere ich die... Zusammenarbeit für den Rest der Sendung. Das wird für dich ein bisschen anstrengend. Da kann man wohl nichts machen. Dann überbrücke aber bitte mal die Zeit, dass ich jetzt hier google. Ja, ich könnte ja in der Zwischenzeit mal den Witz darauf. Nee, das sollst du nicht. Da muss ich ja auch zuhören und das funktioniert ja alles zusammen nicht. Ich bin ja nicht so. So, möchten wir wieder einen stille Podcast? Das ist die Frage. Auch viel gefordert. Man muss die Stille auch mal aushalten. Juli, perfekte Welle Lyrics. So. Hab ich mich aus lauter Aufregung auch noch verschrieben. Hier ist Songtexte. Ich kann mal in der Zwischenzeit einen Bericht bringen. Ich war am Freitag wieder mal in dem großen Sendesaal des NDRs. Da gab es ein Konzert der NDR Radiophilharmonie. Da war diesmal im ersten Teil ein japanischer Pianist mit dabei. Da wurde im ersten Teil die dritte Sinfonie von Leonard Bernstein gespielt, die auch so ein bisschen Jazz am Klinge haben, deshalb war das der Pianist, weil er auch so ein bisschen Jazz spielt. Fand ich okay, aber nicht überragend, aber im zweiten Teil gab es dann die 9. Sinfonie von Bruckner und das war sensationell gut. So, es ist viel passiert, ist in diesem Text nicht mit drin. Naja, so, für alle Leute, die heute zum ersten Mal zuhören, wir werden auch noch auf das Thema Wrestling kommen. So eine Gruppe wie oder Silbermond, irgendwie so eine Deutschrock-Gruppe. Ja, das ist jetzt ehrlich gesagt auch nicht das, was ich so groß höre, so. Ja, das habe ich auch nicht zu Hause, aber das hat man eine Zeit viel im Radio gehört. Ja. Ist es dann verboten wurde und irgendwie ist danach auch nicht wieder... Ist es nicht zurückgekommen danach wieder, muss man sagen. Es ist mit dem Verbot aus dem Radio verschwunden. Das war ein Riesenhit, dieses Perfekte Welle, und dann war doch die Sturmflut da im... Genau, und dann wurde es aufgrund dessen erstmal verboten. Aus dem Radioprogramm genommen worden. Also es ist nicht verboten worden in dem Sinne, dass die CDs indiziert wurden. Die Nein, nein, nein, wir reden ja auch von einem Hit an, also weil man es im Radio viel gehört hat. Wir haben sie auch beide nicht zu Hause. Will ich zumindest mal hoffen, dass ich dir da vertrauen kann. Ich hab das zu Hause. Irgendwo habe ich das in meiner iTunes-Bibliothek. Ich hatte das erste Album von Juli, das hatte ich. Okay. Naja, auf jeden Fall, es ist nach diesem in Anführungsstrichen Verbot aus dem Radio nicht wiedergekommen, muss man sagen. Ich habe es danach, also vielleicht irgendwo mal, aber es ist nicht so groß wiedergekommen. Wie hört man es wieder? Also es ist wieder von der Liste geschrieben, man kann das wieder spielen. Ja, man kann das wieder, Dadurch, dass es aber ich habe es noch nicht wieder groß schon gehört. Also älter es ist und dass die meisten Radiosender ja entweder 80er, 90er und die Hits von heute spielen, hast du sehr toll da das übernommen. in der 80er, 90er noch von heute ist, hört man das nicht mehr. Wobei man sagen muss, dass es von heute das Top-Aktuelle auch alles andere als Top-Aktuell ist manchmal. Also als ein sehr zeitlebender Mensch, der sich jeden Freitag für die neuen CD-Releases interessiert, ist das dann doch etwas unaktueller. Es ist nicht nur meistens nicht aktuell, es ist meistens vor allen Dingen nicht top. Nee, top ist im Radio generell 99% der Inhalte. Genau. Hatte ich nicht vergessen? Oh Gott, ich schäme mich. Ja, ich weiß, ich weiß. So, für alle Leute, die heute zum ersten Mal einschalten, wir haben auch was mit Wrestling im Hut. Der Podcast heißt nicht nur aus Spaß Dropkick Drama. Ich dachte, das machen wir nicht mehr. Das dachte ich auch eine Zeit lang. Nein, eigentlich dachte ich das nicht, sonst hätte ich alleine weitergemacht. So, es ist viel Ja, passiert. ich verabschiede mich dann. Es ist viel passiert. Es ist noch ungefähr eine Woche bis WrestleMania, gut ein bisschen mehr. Ja, eigentlich gar nicht Aber wahr, ne? WrestleMania wurde doch abgesagt, habe ich gehört. So, es gibt schon die ersten Aufbauerwellen zu WrestleMania. Ich habe dir da vorhin mal ein Foto geschickt. Wahrscheinlich hast du nichts gesehen davon. Ich habe nur eine Mail gesehen, aber ich habe, weil ich den Computer schon Boah. ausgeschaltet habe, habe ich gesagt, es macht keinen Sinn mehr, das auf dem iPhone anzugucken. Hast du den Namen gesehen, dachtest du dir? Nee. Gut, nee, es gibt schon Nee, die. das, also Fotos oder so auf dem iPhone angucken, das macht keinen Sinn. Wenn ich noch einen PC angehabt hätte, hätte ich drauf geguckt, aber da ich den schon ausgestellt habe und heute auch nicht mehr anschalte, habe ich das Foto noch nicht gesehen. Nee, es gibt die, es gab. Das hätte ich mir dann wahrscheinlich, auch, obwohl, nee, wahrscheinlich eher nicht. Nee, ist auch egal. Es gab auf jeden Fall jetzt. Das ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Es gab. Wenn ich das nächste Mal wieder am PC bin, das ist frühestens Donnerstag. Ja, du, das ist auch nicht weiter dramatisch. Es gibt die Vorarbeit, ersten, es weil gibt die die ersten Aufbauarbeit. alljährlichen Bilder von den Aufbauarbeiten. Was gibt es zu sagen? Das Ringgestell ist wieder eckig. Vier Pfeiler, okay, nichts Dramatisches. Aber es sind bestimmt diesmal nicht die Eckigen, sondern der TNA-Ring. Der soll doch jetzt bei WWE bei WrestleMania eingeführt werden, oder? Das wäre zugegebenermaßen sehr schrecklich und Das hängt. Thomas Aufgabe heute in dieser Sendung ist so ein bisschen diese Falschinformationen zu verbreiten. So. Das habe ich doch gehört. Ja, es gibt eine WrestleMania-Card, die denke ich mal soweit auch vollständig ist, wo nichts mehr hinzukommt und nichts mehr verändert wird. Es sei denn, irgendjemand verletzt sich noch, aber davon gehen wir mal wohlwollend jetzt nicht aus. Da bin ich mal gespannt, ob da was auf der Liste ist, was ich noch nicht kenne. Ja, ich würde mal sagen, wir machen das einfach so, wir gehen mal die Matches durch und ich erzähle mal so ein bisschen, wie es dazu gekommen ist. Ja, also ich habe von der letzten Raw den Bericht von dem Top Martin gelesen. Wir fangen einfach mal unten auf der Card an. Dann ist das hier nicht so ein Gewusel. Ja, ich wollte nur kurz wissen, hast du die letzte SmackDown am Freitag gesehen? Nee, noch nicht. Ich habe die letzte Raw gesehen und da hört es dann auf. Okay, dann sind wir ungefähr auf demselben Stand. Nee, also die Matches kenne ich aber alle. So ist das nicht. Dann wollen wir mal die Matchcard durchgehen und dann will ich dir mal sagen, ob da was ist, was mich überrascht oder was ich noch nicht kenne. Gut. Ganz unten auf der Matchcard, das Diven-Match dieses Jahr. Und das Diven-Match beinhaltet dieses Jahr wohl diesen einzigen Menschen, der halbwegs, ja gut, ich kenne jetzt nicht die US-Verhältnisse, aber auf jeden Fall mehr oder weniger ein Promi ist und im Ring steigt. Das ist diese Maria Menounos, die wir ja schon durchaus kennen. Ich glaube, die war mal bei einer Raw Weekly im Ring. Ja, ich meine bei Raw. Ich hatte gerade so ein bisschen den SummerSlam im Kopf. Vielleicht war sie da auch vom Ort. Auf jeden Fall die Maria Menounos. Das klingt jetzt total unprofessionell, dass ich den Namen nicht schnell aussprechen kann. Maria Menounos. Kann ich dir nur zustimmen, das klingt sehr Ja, unprofessionell. ich weiß wohl. Ich weiß wohl. Maria Menounos. So, ist bestimmt total richtig. Die hat auf jeden Fall diese amerikanische Sendung, die irgendwie, ich glaube, so ein bisschen diesen Punkt 12 RTL-Sendung ähnelt oder TAF oder so, die dann eine Stunde rumgehen und irgendwie nichts passiert und alles, was unwichtig ist, wird da so ins Rampenlicht gestellt. Auf jeden Fall, die hat diese Sendung und irgendwie vor Ort in, ich Ja, weiß so nicht. ähnlich, als wenn in Deutschland Frauke Ludowig beim Promi-Boxen mitmacht. Hast du auch diese Werbung gesehen? Ich dachte, boah, das musst du dir angucken. Das wird fantastisch. Ich glaube irgendwie. Ich habe keine Werbung gesehen. Ich habe nur, wo war denn das? Ich weiß gar nicht. Irgendwo habe ich eine Ankündigung gelesen, dass es Promi-Boxen gibt. Und da dachte ich, ja, das musst du dir nicht angucken. Ich habe gesehen hier Daniel Aminati gegen Nico Schwanz und solche Top-Paarungen. Das kann ja. Ich kenne die alle gar nicht. Der einzige, den ich kenne, ist dieser komische Sänger da. Nee, doch, ich kenne zwei. Da ist noch ein ehemaliger, ich glaube, Diskuswerfer dabei. Der Lars Riebel, der war als Diskuswerfer war ganz gut. Okay, die kenne ich jetzt nicht. Kann Ich ich habe mich noch an der. ja, auf jeden Fall Daniel Aminati, den muss man natürlich als ProSieben-Gucker kennen. Der moderiert ja Galileo und ist bei den TV Total Sachen auch immer gerne dabei. Also wenn es wieder heißt irgendwie Turmspringen oder so. Und Nico Schwanz war vor 2 Jahren oder so im Dschungelcamp und den fand ich da auch ganz okay. Ich glaube, ich meine eigentlich, wir haben über den auch mal hier gesprochen. Kann ich mich nicht dran erinnern. In unserer tollen Dschungelcamp-Zeit. Ich glaube, haben wir da wirklich mal drüber gesprochen über diese Sendung? Ich glaube wirklich. Ich kann mich nicht dran erinnern. Also, ich habe das. Er spricht das gerade nur von sich, er weiß es noch genau. Nee, ich kann mich nicht dran erinnern. Ich Also, glaube, wie das auch wir haben mal drüber zu gesprochen. Uhrzeiten kommt, wo ich üblicherweise kein Fernsehen mehr gucke. Nee, ich habe es auch immer in der Wiederholung geguckt. Das kommt doch, das ist ja da in Australien, das kommt doch immer irgendwie um 11 Uhr abends erst oder so und. Da gucke ich normalerweise kein Fernsehen Nee, mehr, da 12, 11. Ich wenn habe es du immer in der schlafen. Wiederholung geguckt, aber ich glaube, wir haben mal drüber gesprochen, wirklich. Naja, auf jeden Fall solche Top-Paarungen. Wir wollten aber eigentlich die WrestleMania-Paarungen durchsprechen. Auf jeden Fall, es gab diese tolle Star-Exklusiv. Das mit den Promi-Boxen wollte ich nur mal ganz kurz jetzt abschließend sagen. Hat mir das Wen einmal interessiert das doch? angefangen zu gucken, als das noch auf RTL lief. Ich glaube, jetzt kommt das auf ProSieben, ne? Einmal habe ich das angeguckt, da dachte ich, ach, das ist ja bestimmt ganz lustig, wenn sich da so diese Idioten gegenseitig die Köpfe einhauen. Aber dann ist das vom Boxen her, sind die so ängstlich und so zurückhaltend, dass da überhaupt nichts passiert bei den Kämpfen. Ja, ich habe so ein bisschen Also Hoffnung, der das ist dann eine große Enttäuschung, wenn man denkt, naja, die hauen sich jetzt auch nicht die Köpfe ein, die sind viel zu ängstlich, das zu tun. Ich habe so ein bisschen Hoffnung in diese ein, zwei Kämpfe, und zwar einmal von der Daniel Aminati, der ist recht gut gebaut und recht gut trainiert und so weiter, der hat einiges an Muskelmaske, dass der den Nico Schwanz ordentlich fertig macht, weil ich glaube, der sah in der Werbung nicht gerade so durchtrainiert aus. Und zum anderen habe ich die Hoffnung, es gibt da noch den Fight zwischen Indira und Michaela Schäfer, und da habe ich die Hoffnung, dass Indira sich sagt, die ist uns so sehr auf die Nerven gegangen, die haue ich jetzt mal ordentlich zusammen. So, das war meine Hoffnung Oh, bezüglich dessen. das glaube ich nicht, dass das passiert. Das hatte ich auch mal gedacht, und das war dann auch bei den Kämpfen, die waren alle, wo man auch bei denen, wo man dachte, ach, der ist ja richtig kräftig, das könnte was sein, der vermöbelt den anderen, das hat er nicht gemacht, dem fehlt dann der Mut, richtig zuzuschlagen. Wenn du das nicht über Jahre trainiert hast, wirklich als Boxer auch zuzuschlagen, dann hast du so natürliche Skrupel, auf andere Leute einzuschlagen. Doch, kann ich gar nicht verstehen, so. Nee. Ja, das kann ich mir das vorstellen. Du hast wahrscheinlich auch jeden auf dem Schulhof eine Prügelei. Da ist das dann natürlich was anderes. Was soll das denn heißen? Sind Wir ja sind normale eine, Menschen, die da auch. wir sind ein gebildetes Gymnasium. Ich habe sowas noch nicht mal gesehen auf dem. Ja, ich weiß gar nicht, ich habe schon mal eine Schlägerei. Ja, weiß ich nicht, vielleicht einmal. Kann ich jetzt gar nicht so. Ja, doch. Ja, einmal vielleicht, aber. Ja, siehst du, ja, komm, Ja, hier, ich letzte habe aber Woche, nicht gestern, also letzte Woche, glaube ich, haben wir ja noch mit den drei, die haben wir ja noch verprügelt. Nein, nein, ich hab mal eine, muss ich zugeben, ich habe mal eine gesehen, ich habe aber nicht mitgemacht, ich habe mir das nur angeguckt. Da hast du andere vorgeschickt, ne? Nee, nee, nee, ich bin ein sehr friedvoller Mensch, so ist das nicht. Nee, wir sind ein sehr gebildetes Gymnasium, muss man sagen. Also sowas wird bei uns eigentlich nicht gemacht. Das merkt man deiner Sprache manchmal nicht an. Was soll das denn heißen? Ja, nichts weiter. Okay, dann ist ja gut, dann ist ja gut. Weil sonst könnte es gleich dramatisch werden. Ich habe auch bis in Hannover gute Kontakte. So. Es heißt ja bis nach Hannover und nicht bis in Hannover. Aber gut, ihr Habe ich seid halt das? ein gebildetes Gymnasium. Habe ich das wirklich Ja. gesagt? Habe ich Das wirklich hast du. bis in Hannover gesagt? Du hast gesagt bis in Hannover und Oh das heißt Gott. aber bis nach Ja, Hannover. das ist richtig. Ich schäme mich schon wieder. Zu Recht. Ja, ich weiß. Sollen wir uns mal die Karte durchgehen? Wir machen heute 2 Stunden, ja? Mach das mal. Du wolltest gerade sagen, dass Frauke Ludowig kämpft gegen wen? Gegen den Big Otto Wanz, nehme ich an. Genau. Ich habe heute so viel Lust, mal wieder aufzunehmen, aber das schon so lange nicht gemacht haben. Heute machen wir 2 Stunden, habe ich gerade entschieden. Na, das glaub ich nicht, weil um 18:30 Uhr, damit meine ich die Stunde, die wir die letzte Nacht vorgestellt haben, zählt da voll rein. Um 18:30 Uhr ist hier Abendbrotzeit. Was ist da? Abendbrotzeit, da wird gegessen. Ach so, ja, das kann man ja ein bisschen verschieben. Das kannst ja, du kannst uns auch nebenbei essen. Mich stört das nicht. Verschiebbar. Ich kann einfach hoffen, ich glaube, du merkst das gar nicht. Du sprichst ja sowieso in einer Tour durch. Ich komme ja da kaum zu Wort. Ja, das Problem ist, du guckst das ja nicht mehr. Das ist ja, ich muss ja allein unterhalten. So, lass mal die Karte durchgehen. Ja, jetzt so, erzähl doch mal, ob Frauke Ludowig gegen Big Otto Wanz kämpft. Nee, ich glaube leider nicht. So, Kelly und Maria, ich wollte eigentlich was zu der Story erzählen. Da gibt's eigentlich gar keine Story. Maria Menounos, die hat ja diese Star-Exklusiv... diese Maria, die hat ja diese Star-Exklusiv-Sonst-Was-Sendung auf irgendeinem amerikanischen Channel und da war Kelly zu Gast und dann kamen da noch Eve Torres und Beth Phoenix dazu und dann gab es da wieder so ein bisschen Streit drumherum von wegen Maria Menounos will uns unsere Zeit wegnehmen und solche Späßchen und letztlich gab es da dann vor der Kamera, das war auch irgendwie mitten auf der Straße gefilmt und da standen auch die Fans drumherum dann und da gab es dann die Entscheidung von wegen hier WrestleMania-Match und gab es dann noch so ein bisschen dieses Catfight-mäßige, wo dann Security-Kräfte Beth Phoenix und Eve Torres abtransportieren mussten. Ja, letztlich also Kelly und Maria Menounos gegen Divas Champion Beth Phoenix und Eve Torres bei WrestleMania. Das, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich hatte mir gehofft, dass wir mit Eve Torres, dass wir da irgendein Story-Element im Zusammenhang mit John Cena und Zack Ryder zu sehen bekommen bei WrestleMania. Ich meine, das kann ja noch sein so, aber... Nee, das fände ich nicht gut, wenn das, wenn sowas das Match zwischen Cena und Brock stört, würde ich das... Nee, ich habe ja jetzt extra gesagt mit Cena oder Zack Ryder und Zack Ryder ist in Team Theodore Long, das heißt in dieses dieses 12-Mann-Tag-Team-Match könnte man eine Eve Torres ja gut mit einbauen und dann noch irgendeine andere Diva bringen, zum Beispiel die momentan sehr gerne gesehene Frau, dessen Name mir gerade entfallen ist, deshalb rede ich jetzt so lange, bis er mir wieder einfällt, was leider allerdings auch nicht der Fall ist. Ich guck mal den Namen nach. Mann, ist das heute peinlich. Mann, ich schäme mich schon wieder. Awesome Kong. Nein. Du wolltest zum Wort kommen, sag mal was. Jetzt kannst du gerade mal gut überbrücken. Mir fällt jetzt gerade wirklich der Name nicht ein, das ist wirklich ein bisschen peinlich. Ja, also, Frauke Ludowig kämpft leider nicht gegen Otto Wanz, muss ich hiermit offiziell verkünden. Ist das ein offizieller? Okay. So, warum steht das denn hier nirgendwo, frage ich mich da gerade. Ja, das ist ja wieder klasse. Gut. Ja. Da kann man wohl nicht. Ach, hier von NXT, Oksana, die meinte ich. Der Name so hätte mir eigentlich einfallen müssen. Die habe ich ja, also die sieht man jetzt ja praktisch bei jeder Show. Es gibt ja so Leute momentan, also bei WrestleMania ist das hier eher alles ein bisschen anders. Die sieht man generell Raw, SmackDown, überall. Oksana gehört dazu. Na gut. Gefällt mir übrigens auch in ihrer Rolle sehr, sehr gut. Also Oksana hat jetzt, ja, ich erzähle das am besten, wenn wir bei dem Match sind, aber es gibt da einige sehr nette Szenen, die wir nochmal erwähnen wollen. So, das Divas Tag Team Match. Die spielt doch jetzt für das Diven-Match überhaupt keine Rolle, oder doch? Nee, die spielt keine Rolle, aber wir sind bei den Diven und da fiel mir gerade Oksana ein. Ich finde das ein bisschen komisch, dass der Diven-Champion-Gürtel bei WrestleMania gar nicht ausgefochten wird. Ja, das ist zugegebenermaßen sehr, sehr seltsam. Zumal bei Phoenix in den Weekly-Sendungen auch schon seit einiger Zeit nicht mehr war. Also man weiß eigentlich gar nicht mehr, wer Diven-Champion ist. Und Eve Torres ist eigentlich die Einzige, die momentan noch allzu aktiv da ist. Und ansonsten fallen mir gerade nur noch die Bella Twins ein. Und Rosa Mendes natürlich. Entschuldigung. Fast vergessen. Prime und Epico sind allerdings auch schon einen Ticken weniger geworden. Dementsprechend auch Rosa Mendes ist leider weniger geworden. So. Naja, ich habe Hoffnung an dieses Steven Tag Team Match. Ich glaube, mit einer Maria Menounos kann man nicht allzu viel machen. Dementsprechend wird das kurz und, weiß ich nicht, toilettenpausenmäßig werden oder so. Ja, wobei ich glaube, die ist ja, also was ich so bei Raw gesehen habe, die ist ja eigentlich einigermaßen sportlich. Es wird wahrscheinlich nicht irgendwie peinlich werden. Nee, das zum Glück nicht. Wahrscheinlich so ein, zwei Spots im Ring haben. Und das wird wahrscheinlich okay sein, aber nichts halt, nichts Brauchbares. Ich glaube, das Problematischere ist dann eher, dass dadurch, dass die Partnerin Kelly Kelly ist, dass die dann sehr, sehr lange da im Ring sein muss. Aber was heißt sehr, sehr lange? Also ich gehe mal nicht davon aus, dass das Match länger als 5 Minuten geht. Ja. Falls überhaupt. Und Kelly Kelly ist natürlich katastrophal auch im Ring. Ja, was letztlich sehr interessant werden könnte, wenn dann letztlich Maria Menounos eine bessere Leistung im Ring abgibt als Kelly Kelly. Wenn was? Maria Menounos eine was? Wenn die eine bessere Leistung letztlich im Ring abgeben würde als Kelly Kelly. Das wäre doch eine sehr interessante Sache. Das glaube ich aber nicht, einfach aufgrund der Kürze. Die wird nur ganz kurz im Ring sein. Ja. Naja. Also das wird man wahrscheinlich gar nicht groß bewerten können. Die wird 3-4 Moves zeigen. Ich würde auch vermuten, dass sie das ganz gut macht. Hat die ja bisher auch gemacht. Ja, ich kann mich da an einen Crossbody von der Ecke erinnern. Der war ganz gut. Ja, mal gucken. Übrigens, Flo Rida wird bei WrestleMania anwesend sein. Der steuert ja auch einen der mehreren WrestleMania-Theme-Songs zu. Es ist sehr seltsam dieses Jahr. Es gibt 2 Theme-Songs von Flo Rida, die meiner Meinung nach, also zumindest einer davon wurde schon, ich glaube, für Royal Rumble oder so mal verwendet. Auch noch dieses Jahr oder so. Und der andere habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Ja? Und trotzdem werden die nochmal für WrestleMania verwendet. Das finde ich sehr interessant. Das ist ein Rapper, ne? Hm? Der Flo Rida, das ist ein Rapper, oder? Ja, genau. Der momentan größte Mann im Hip-Hop-Business, wie Jerry Lawler fachkundig bei Raw verkündet hat. Ist das so? Ich kenne den Namen, aber ich weiß gar nicht, wie bekannt er ist. Der hat ja nicht mal irgendwas mit David Guetta gemacht? Keine Ahnung. Es könnte sein, dass der momentan von den Verkaufszahlen recht gut steht. Ja, gut. Der hat jetzt diesen einen Hit, Good Feeling, der ist nun wirklich recht viel gehört und ich denke, der verkauft sich auch wirklich gut. Und neben dem ist für WrestleMania noch der Song Wild Ones ein Theme-Song und dann gibt es auch noch diesen einen dritten von MGK oder irgendwie so, der saß bei Raw auch im Publikum. Das ist auch Rapper. WWE benutzt ja momentan nichts anderes mehr als Musik. Das ist aber eigentlich ein bisschen schade. Also die hatten ja auch mal vor kurzem da zum Beispiel Switchfoot. Das habe ich dir ja gesagt, das fand ich sehr, sehr gut. Ja, ich glaube, das hatte ich auch gesagt. Generell hat die WWE da ganz gute Leute, die das raussuchen, selbst wenn es jetzt so viel Hip-Hop ist. Und naja, es waren, also ich weiß nicht, bei Flo Rida, wenn der jetzt da auftritt, könnte es schwierig werden, aber dieser MGK oder wie auch immer der heißt, da muss man sich auf jeden Fall, glaube ich, keine Sorgen machen, dass man da letztlich keine Rechte zu bekommt und da dann wieder irgendwas ausgeschnitten werden muss, weil ich glaube, der ist nicht so extrem bekannt. Ich kann gerade mal den Namen raussuchen, weil mich das gerade auch interessiert. Der hat nämlich auch noch so eine nette, vollständige Namensnennung. Gibt es denn auch wieder irgendjemanden, der so wie damals Kid Rock so eine Art Konzert da mittendrin macht, was ich eigentlich nicht für so gut finde? Naja, ich habe ja gesagt, Flo Rida ist anwesend. Ich weiß nicht, was der macht, aber vielleicht singt er dann ja noch was. Finde ich ganz interessant. So, ja, wenn sie 2 Theme-Songs haben, kann er natürlich 2 Stücke singen. Dann ist das quasi ein kleines Konzert. Ja. Ja, und dann hier Invincible von MGK. Und jetzt möchte ich gerade erstmal nachgucken, was der Name vollständig heißt. Ich glaube, der klang ganz interessant. Das ist auch der, glaube ich, Haupt-Theme-Song zum Ganzen, den wir zuerst gehört haben. Machine Gun Kelly heißt der vollständig. Das Machine Gun Kelly, das ist auch ein Stück von der Gruppe Prefab Sprout. Mhm. Könnte sein, dass Machine Gun Kelly tatsächlich eine historische Figur ist, so aus den vielleicht amerikanischen Zeiten, als die Prohibition war, Al Capone und so. Die Zeit, dass es da einen Gangster gab, der den Spitznamen Machine Gun Kelly hatte. Da gibt es ein sehr, sehr gutes Stück von der Gruppe Prefab Sprout. Aha. Ich habe jetzt hier gerade noch eine Newsmeldung gefunden im Zusammenhang mit dem Googlen von dem Namen. Und zwar hat John Cena wohl den MGK nach einer Raw-Aufzeichnung vom 12.13. aufgefordert, doch seinen Theme-Song bei WrestleMania live zu spielen. Also werden wir wohl Machine Gun Kelly live bei WrestleMania singen hören. Und dann auch noch den Theme-Song von John Cena. Das könnte interessant werden. Den Theme-Song von John Cena? Ja. Das heißt, John Cena selber wird sein Stück rappen oder was? Ich weiß es nicht, wenn der Machine Gun Kelly dabei ist, wird er ja wohl auch irgendwas. Also der soll es dann ja anscheinend tun. Ach so. Ach so, jetzt verstehe ich das erst. Ah. Quasi den aufgefordert, dass er nicht den Theme-Song von WrestleMania, sondern den Theme-Song von John Cena aufführt. Okay. Ja. Klingt nach viel Musik dieses Jahr, muss ich mal so anmerken. Wollte ich gar nicht. Also es klingt nicht so, als wenn jemand so ein langes Teil macht, wie jetzt hier der Kid Rock. Nee, das muss aber nun wirklich nicht sein. Also 10 Minuten Musik zwischendurch ja, und ist zu viel. Ich habe nichts gegen Live-Musik bei WrestleMania. Ich finde das ehrlich gesagt sehr schön. Auch diese Zeiten früher, als immer noch einer in der Main-Event-Position mit Live-Musik zum Ring kam. Ich erinnere mich hier sehr gerne an Triple H und Rey Mysterio. Ich hätte das gerne wieder. Irgendwie ist es dann durch die Open Air. Ja, Motorhead und das andere war, wie hieß diese Band? Auf POD, ne? Ja, genau. Matt? Nee, nicht Paddle auf Matt. POD. Ja. Ja, POD, ich weiß gar nicht, ob die auch noch einen voll. Ich glaube, das ist auf jeden Fall gute Musik, und, was sie machen. Natürlich Limp Bizkit. Ja, natürlich, WrestleMania 19, wobei die haben ja mehr oder weniger die ganze WrestleMania. Die haben ja mehr oder weniger die ganze WrestleMania über auch immer mal wieder gespielt. Das war allerdings auch hervorragend, das muss man wirklich sagen, aber das ist ja auch eine Gruppe, die doch etwas weiter oben steht und ja. Jedenfalls spannend. Heute sind sie ja nicht mal so erfolgreich, haben sich ja wieder zusammengetan und in der Originalbesetzung und haben wieder versucht, ein bisschen an die Erfolge anzuknüpfen, aber so ganz geklappt hat das, glaube ich, nicht. Also nee. Von den Verkaufszahlen jetzt. Also die große Zeit, das war ja damals die Zeit des Crossovers, die ist vorbei. Ja, das ist schon richtig, ja, aber ist nicht mehr so der Superstar. Also der war ja eine Zeit mal wirklich so auf derselben Ebene wie Eminem. Mhm. Die Zeit ist für ihn vorbei. Naja, kann man nichts machen, aber Zeiten vergehen und naja. Die Zeiten vergehen. Und das nächste Jahr tritt Roland Kaiser auf. Du gehst immer mehr so von Klassik auch zum Schlager hin, merke ich, ne? Nee, ich gehe im Moment bleib ich bei der Klassik. Okay, schon schlimm genug, aber besser als Schlager. So, das nächste Match auf der Karte. Das nächste Match auf der Karte ist wahrhaftig das ein. Nee, gar nicht wahr. Eins von zwei Matches. Der Karte, ja, wenn wir in dem Tempo weitermachen, dann kommen wir vielleicht bis zum vierten Match auf der Karte und dann ist hier Abendbrot. Ja, dann mache ich das alleine weiter, das ist gar kein Problem. Ich spreche das jetzt alles so im Tempo durch. Dann machen wir. Du wolltest ja nächste Woche fünfmal aufnehmen. Nein. So, lass uns jetzt mal die Card bitte weitermachen, sonst wird das wirklich nichts mehr. Das zweite Match auf der Card, was wir jetzt besprechen, ist auch das eins, das, also es ist eins von zwei Matchen, die wirklich ohne irgendeine ein Sondergimmick, irgendeinen Titel, um den es geht oder so weiter ausgeht. Es ist wirklich ein Singles-Match nur. Und Randy Orton und Kane treffen dabei aufeinander. Das Ganze begann so, dass Kane Randy Orton vor einigen Wochen einfach angegriffen hat nach irgendeinem Match und ihm dann, glaube ich, einen Chokeslam verpasst hat und so weiter. Und Randy Orton wurde jetzt in den letzten Wochen immer wieder von Kane hinterrücks attackiert und so weiter. Randy Orton hat allerdings auch ein paar Mal zurück angegriffen und RKO durchgesetzt und solche Späßchen. Und ich glaube, es war diese Woche, da gab es dann die Aufklärung. Randy Orton wollte endlich wissen, worum es hier eigentlich geht. Und ja, Kane hat ein bisschen Footage, ein bisschen Videomaterial gezeigt. Und zwar vom Sommer 2011. Da gab es bei SmackDown einen Street Fight, in dem Randy Orton Kane so fertig machen konnte, dass Kane, also da natürlich noch ohne Maske, dass Kane dann letztlich so weit in diesem Match ging, Handshake Randy Orton anzubieten, und dann gab es da dieses Händeschütteln und Kane sagt jetzt zurückblickend, er wäre da viel zu menschlich gewesen und das findet er ja abgrundschlecht, jetzt wo er wieder dem Hass übergegangen ist, und das muss er ändern, und deshalb will er jetzt ein Rematch gegen Randy Orton, ein verspätetes Rematch aus dem Sommer 2011. Also da hat die WWE zur Erklärung mal wieder ein bisschen altes Material hervorgekramt. Das ist doch immer schön. Sowas gefällt mir. Klingt jetzt nicht so nach einem Match, was man unbedingt sehen muss, ist wohl eher ein Lückenfüller, damit man Randy Orton mal wieder bei einem großen Ereignis einen großen Sieg schenken kann. Ja, ich meine, ich finde das immer ganz okay, wenn man nicht da irgend so eine komische Storyline rumbaut, von wegen, okay, ach, Kane sagt jetzt wieder, ach, ich will doch hier jeden zerstören, der hier auf meiner Seite steht oder so. Ich fand das jetzt ganz okay, dass man da ein bisschen das Filmmaterial rauskramt. Ich habe ehrlich gesagt so das Gefühl, ich habe die Smackdown mit dem Streetfight niemals gesehen. Eine der Smackdowns, die ich mal übersprungen habe, aber ich kann mich da partout nicht dran erinnern. Aber ist auch nicht so wichtig. Ich kann mich da auch nicht dran erinnern. Nee, ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, Kane auf seine Hasstirade macht weiter und es gibt Videomaterial aus allen Seiten dazu. Dementsprechend dieses Match fundiert auf etwas. Und dann gibt es noch ein ganz interessantes Statement, was Randy Orton dazu abgelassen hat, bei irgendeiner amerikanischen Zeitung. Mach mal weiter. Kane hat ein Statement abgegeben, ja. Nein, Randy Orton war das. Achso, Entschuldigung, Randy Orton hat ein Randy Statement Orton hatte ein abgegeben. ganz. Ja, bei irgendeiner amerikanischen Zeitung, das ist allerdings letztlich auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall hat er das mal sinngemäß, werde ich das jetzt mal vortragen, hat er gesagt, das Match zwischen den beiden wäre doch wichtiger. Also er hat gesagt, das Match zwischen den beiden wäre doch der vierte Main Event für WrestleMania und hat das dementsprechend über der Wichtigkeit von Bryan gegen Sheamus gestellt. Also Randy Orton hat hier mal wieder seine Überschätzung und wie er sich doch selber so gerne mag, hat er aber wieder gezeigt, indem er sich einfach mal über ein meiner Meinung nach auf jeden Fall wichtigeres Titelmatch gestellt hat. Ich glaube, das wird ganz nett. Also Randy Orton hat ja so seine Phasen, er muss hier einfach mal Lust haben, aber bei WrestleMania klappt das schon. Ich habe das Gefühl, das wird ganz spannend und ganz nett. Ich glaube, es wird Wollen wir trotzdem mal spannend. Ich habe so die das Gefühl. Wahlergebnisse sagen. Das sind Linke 16%. Da hätte sich Oscar Lafontaine. Oh, Piraten 7,5. Ah, das ist ja interessant. So, Oh, wir alles noch sind. nicht Prognose. Also CDU 34,5, SPD 31, FDP 1,5, Linke 16, Grüne 5. Ja, das ist ja eine komische Situation. Wenn das so zutrifft, was machen Sie da denn für eine Koalition? Das ist ja eine absolut Pattsituation. Wenn die SPD nicht mit den Linken zusammengeht, dann ist ja, dann haben die ja keine Chance. Selbst wenn die mit Grünen und Piraten zusammengehen würden. Und mit den Piraten gehen die doch nicht zusammen. So, wir gehen einen Schritt weiter zum nächsten Match. Auch hier bin ich lange Zeit davon ausgegangen, dass es sich um ein Ja, Singles-Match was denn? handelt. Wir gehen zum nächsten Match. Heiko Maas gegen Oscar Lafontaine. So, Was sagst du? es handelt sich um ein Intercontinental Championship Match. Das wird wohl so ein bisschen dazu genommen einfach. Ich habe doch nichts von bekommen, dass es um den Titel geht, aber okay. Cody Rhodes gegen Big Show. Wahrlich wohl nicht das Lieblingsmatch vieler Kritiker auf dieser Card. Ja, Storyline-mäßig hat sich das so fortgeführt, dass Cody Rhodes eigentlich seit einigen Wochen, soweit ich mich erinnern kann, kein einziges Match mehr hatte. Cody Rhodes kommt jetzt immer dann raus, wenn Big Show in einem Match steht, beziehungsweise mitten im Match, davor, danach, wie auch immer, und zeigt ein bisschen Videomaterial von den peinlichen Dingen, die Big Show schon bei WrestleMania ertragen musste. Viele Jahre war er ja dafür die Prominenz immer bei WrestleMania zuständig und durfte sich da fertig machen lassen. Einmal von Arke Bono in einem Sumo-Match, dann War super. gegen Floyd Mayweather bei WrestleMania 24. Das war auch Dann super. gab es noch diese eine Szene, ich glaube von WrestleMania 18, als Big Show gar nicht bei WrestleMania an sich dabei war, sondern die Zeit lang in dem Restaurant der WWE war. Da gab es auch ein ganz nettes Material zu und so weiter. Und diese Szene hat Cody Rhodes über die vergangenen Wochen immer wieder gezeigt. Und dann gab es bei der letzten Raw oder davor ein Match zwischen Cody Rhodes und Great Khali, wo er schon mal zeigen sollte, wie er doch einen Giganten besiegt. Und er hat Great Khali dann letztlich auch ohne Hilfe besiegt, ist auf die Beine gegangen und hat dann diesen Springboard-Kick gezeigt, der momentan so zu seinem Finisher mutiert. Und ich glaube, das könnte ein sehr interessantes Match werden. Ich glaube, Cody Rhodes, der wird sich wirklich bemühen. Der ist, glaube ich, momentan in einer ganz guten Zeit, steckt der momentan. Ich glaube, dem traut man momentan auch einiges wieder zu. Ich Und Big Show bin. ist als so großer erstaunlich beweglich. Ja, der kann das auch Und gut spielen und man so. unterschätzt ihn gerne, Ist aber im richtig. Ring ist er jetzt nicht so schlecht. Nee. Nur wenn halt zwei so Riesen, zum Beispiel diese Match-Serie zwischen Big Show und Kane, das war halt katastrophal, weil halt Ja. zwei Riesen gegeneinander sind. Aber so großer gegen einen etwas kleineren, wendigeren finde ich ganz interessant. Ja, und man muss sagen, also man stellt das momentan wirklich ziemlich gut dar, wie Cody Rhodes da bei Raw Great Khali mit diesem Springboard-Kick auf die Beine gelegt hat und den dann gepinnt hat und überhaupt dieser Springboard-Kick, wenn das dann immer so schön knallt, also dieser Kick, der ist ganz hervorragend, um Sachen ernst darstellen zu lassen. Also ich freue mich auf dieses Match, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, man macht da einiges raus. Es könnte ganz spannend werden. Ja, mal gespannt. Ich auch, Wenn ich ich auch. denn zu sehen bekomme, dann Das höre ich bekommst du. ja noch nicht raus. So, das World Weiß man, wenn Heavyweight. ich dann die DVD habe. Das World Heavyweight Championship Match. Das waren jetzt erst drei Matches, oder? Das ist jetzt das vierte Match, wenn du richtig zählst. Daniel Bryan ist World Champion und trifft natürlich auf unseren Royal Rumble 2012 Gewinner Sheamus. Ja, was soll man dazu sagen? Gab es da viel Story rum? Naja, man muss auf jeden Fall sagen, AJ begleitet Daniel Bryan immer noch. Es gibt da so ein bisschen diese Unterdrückungs-Storyline zwischen Daniel Bryan und AJ momentan. Also Daniel Bryan, der steht dann schon gerne mal neben AJ, die gerade neues Kleid an hat und sagt, okay, das sah im Laden an der Puppe noch besser aus. Oder sagt dann AJ auch gerne mal, wenn die sich irgendwo einmischen will, von wegen halt den Mund und so weiter. Während sie auch richtig so. während sie von Daniel Bryan weiterhin ganz entzückt ist. Und Sheamus Aufbau für dieses Match beschränkt sich momentan ganz stark darauf, dass sie eigentlich fast bei jeder Sendung durchgehend immer ein Match hat. Ich erinnere mich dann an ein sehr gutes Match zwischen ihm und Chris Jericho bei SmackDown, wo dann auch Daniel Bryan eingriff und so ein bisschen diesen Sieg von Sheamus verhinderte und so weiter und Countout da, glaube ich, provoziert hatte. Und es gab dann einmal so ein Interview zwischen den beiden mit Michael Cole. Naja, also viel Storyline steckt da nicht hinter. Nö, das ist halt die Storyline. Ist ja für das Match im Wesentlichen, Sheamus hat halt gewonnen. Den, wie war denn das? Der hat... Den Royal Rumble 2012 den gewonnen. Money in the Bank Koffer? Oh, nee. Ja, Sheamus hat doch immer den Royal Rumble gewonnen, natürlich. Sheamus hat den Royal Rumble 2012 gewonnen. Genau, das war im Wesentlichen die Storyline. Und deshalb kann er einen Champion rausfordern und er hat sich halt für Daniel Bryan entschieden. Ja, das ist absolut richtig, aber wir haben ja jetzt auch Wochen, in denen das schon entschieden wurde und da muss dann ja ein bisschen Story aufgebaut werden. Das Interessante, ehrlich gesagt, ist auch so ein bisschen an dieser Stelle auch wieder, also ich meine, auf der einen Seite, das wird wohl, ich glaube, das sage ich jetzt bei jedem Match, aber ich glaube hier, das wird wirklich ein technisch ganz interessantes Match werden. Weil die Matches, die beiden bisher hatten, waren nicht so herausragend. Was erstaunlich ist, weil eigentlich beide recht gut sind, vor allen Dingen natürlich Daniel Bryan, aber auch Sheamus ist ja kein schlechter Kämpfer. Ich fand die Matches von denen bisher eigentlich immer alle ganz gut und ich muss sagen, es wird interessant. Man hat diese Sache zwischen AJ und Daniel Bryan wirklich ganz interessant aufgebaut die nächsten Wochen. Also bei WrestleMania wird auch viel so sein, wo man sich dann sagt, es wird interessant zu sehen, wie der und der in dem Match mit rein interagiert und so weiter. Ja, wobei ich ja kein so großer Freund von diesen Außenangriffen bin, speziell bei WrestleMania. Bei den Weeklies finde ich das okay, um ein Match aufzubauen, aber bei den Pay-Per-Views habe ich dann lieber, dass das Match ordentlich geführt wird. Ich habe da absolut nichts gegen, wenn das gut in das Match eingebaut wird. Und bei Daniel Bryan gegen... Ich immer so einen Moment, wo ich, und ich glaube, die Auflösung einer Storyline habe und nicht irgendwie die Fortführung. Und ich habe bei Sheamus und Daniel Bryan, ich glaube, da passt das sehr, sehr gut. Es wird übrigens gerade hier auf der www.com-Seite eine meiner vielen Fragen beantwortet, die ich mich gefragt habe, wer denn eigentlich dieses Jahr America, heißt es The Beautiful oder So Beautiful? America The Beautiful. Okay, gut. America The Beautiful wird dieses Jahr gesungen. Thomas, hast du irgendeinen Tipp? Roland Kaiser. Genau. Nee, von derjenigen, die momentan recht viele Fehler gemacht hat in ihren Ankündigungen und dafür auch kritisiert wurde. Naja, auf jeden Fall darf sie dieses Jahr in Miami wieder mal singen. Er hat sie zuletzt, ich glaube, bei WrestleMania 21 gemacht in Los Angeles. Garcia. Ghost Hollywood. Genau, Lillian Garcia. Das ist gut. Die hat Fehler in den Ankündigungen gemacht. Die hat einige Fehler gemacht, die später rauseditiert wurden. Teilweise konnte man es hören und so weiter. Naja. Ich hoffe, das legt sich wieder, weil Lillian Garcia an sich ist von der Stimme einfach die beste Ankündigung, die man momentan hat. Apropos, es war auch dieser... Prozent, das könnte ja noch knapp werden, das ist ja immer noch eine Prognose scheinbar. Wir hatten auch diesen einen Gaststar bei Raw, und zwar war The Miz. The Miz hat bei Psych mitgespielt in den USA, und dann war dieser einer Hauptdarsteller bei Raw, und der hat auch für das eine Match die Leute angekündigt, das war CM Punk gegen The Miz. Und hat er das gut gemacht? Das hat er gut gemacht, und ich habe auch so das Gefühl gehabt, dass der wirklich Wrestling-Fan war. Manchmal hat man da Glück. Manchmal hat man das, ja. Mit dem Hugh Jackman und manchmal hat man auch Leute, die nur halt irgendwas bewerben und man merkt, die haben überhaupt keine Ahnung von dem, wo sie da sind. Und die Jimmy Piven. Ich hasse diesen Typen. Jeremy Piven. Ja, genau, Jeremy Piven ist. Es lohnt sich noch nicht mal, den Namen richtig zu nennen. Wie hieß denn das? Der hat doch aus dem SummerSlam irgendwas anderes gemacht. SummerFest. Ja, genau, Summer Fest, und dann hat er diesen ganz schrecklichen Crossbody gezeigt, wo er eigentlich nur gefallen ist und selbst ein John Cena sich richtig anstrengen musste, um den aufzufangen. Und dann gab es auch diese ganz schrecklichen Comedy-Segmente mit diesem anderen Kerl, den er zu Raw mitgenommen hatte, und das war alles so schrecklich. So. Wir können einen Schritt weitergehen. Jetzt kommen die wichtigsten Matches. WWE Championship, CM Punk gegen Chris Jericho. So, da haben wir diese Woche bei Raw. Mir ist übrigens aufgefallen, ne? Diese Woche bei Raw, und ich glaube auch schon die Woche davor, die Male bei Raw, da gab es so viele Plakate im Publikum, das sah schon richtig überfüllt aus. Das gab es seit Jahren nicht mehr. Das zeigt auch so ein bisschen, wie stark doch der Aufbau dieses Jahr zu WrestleMania ist und wie sehr man sich darauf freut. Also, die ganze Plakate, das ähnelte so ein bisschen Attitude Area, als wirklich das ganze Publikum noch voll mit Plakaten war. Das sah sehr interessant aus. Kurze Unterbrechung. Erste offizielle Hochrechnung. CDU 34,5%. Gut, dann können wir lösen. 20,8%. Linke 16,1%. FDP 1,5%. Grüne 5,0%. Piraten 7,6%. Andere 4,5%. Erste offizielle Hochrechnung 18:12 Uhr. Gewinne und Verluste. CDU plus minus 0. SPD plus 6,3. Linke minus 5,2. Oh, das war viel. FDP minus 7,7%. Grüne minus 0,9. Piraten plus 7,6. Erste Mal dabei. Aber was heißt das jetzt für die Sitzverteilung? Macht er noch die Sitzverteilung? Das ist sehr gut. Komm, Kollege, mach mal die Sitzverteilung, dann sind wir durch. Ist das wieder der komische von der ARD? CDU 19, ZDF. Ach, schade. SPD 17, Linke 9, Grüne 2, Piraten 4. Ja, das ist ja mal schwierig. Also mit den Linken wohl sicher die SPD nicht, aber sie könnten nur Linke, Grüne, also große Koalition, CDU, SPD ginge. Und was geht denn noch, Kollege? Mach mal weiter. Wir haben nicht ewig Zeit. SPD könnte mit den Linken. Das wäre 26 zu 25, ein Sitz mehr. Das können sie nicht machen. Das geht gar nicht. Erstens wollen sie nicht mit Linken und zweitens nur ein Sitz mehr. Dazu sind die beiden zu zerstritten. So, mach weiter, Kollege. Das kann es ja wohl nicht gewesen sein. Doch, das war's. Mehr geht schon mal nicht. Gut, dann kannst du weitermachen. Also das ist eine komische Situation jetzt. Es scheint auch eine große Koalition rauszulaufen. Mir fällt übrigens gerade noch sowas ein, was mir letztens aufgefallen war, was sehr interessant ist. Und zwar, du hörst du? Ja, klar, höre ich zu. Ja, TNA Lockdown, ne? Wir hatten ja darüber geredet, wann der Pay-Per-View ist. TNA Lockdown ist wahrhaftig 2 Wochen nach WrestleMania. Das kann nur schief gehen. Aber es wird wahrscheinlich wieder, wie jedes Jahr, der bestverkaufte Pay-Per-View von TNA. Das wird es wahrscheinlich, aber trotzdem ist das jetzt nicht so die. Nicht wie bei den niedrigen Zahlen, aber trotzdem, der ist ja erstaunlicherweise immer noch mit dem Gimmick recht erfolgreich. Ja, ich weiß gar nicht, was wir für Verkaufszahlen es da letztes Mal gab. 40.000, 60.000? Also mit Sicherheit keine 60.000. Ja, 40.000 wahrscheinlich, ne? Ich würd eher sagen zwischen 20 und 30. Nee, das ist mehr so der normale Pay-Per-View schon. Ja gut, der normale, nicht der mittelmäßige Pay-Per-View. Als ich noch geguckt habe, die letzten Pay-Per-View, die waren teilweise unter 10.000. Nee, so schlimm war es nicht. Guck mal auf Wikipedia, auf dem Englischen. Selbstverständlich. Und dann gucken wir mal irgendwie, weiß ich nicht, Victory Road oder so 2011 an. Oh, das ist aber auch schon das Schlimmste raus, also. Aber ich kann. Ja, von mir kannst du auch irgendwas anderes nehmen. Irgendwas, was halt nicht Bound for Glory und nicht Lockdown ist. Das ist allerdings, muss ich auch ehrlich zugeben, der einzige Pay-Per-View, an den ich mich bis heute erinnern kann. Allerdings aufgrund des seltsamen des Posters auch nur. So, Victory Road 2011. Was haben wir denn da? Pay-Per-View-Zahlen gibt es hier gar nicht mehr, weil die schon so schlecht waren. Stehen hier wirklich nicht. Muss mal einfach TNA Victory Road 2011 Pay-Per-View bei eingeben. Das ist ja interessant. Steht hier wirklich nicht. Ich guck mal bei 2010. Ich sehe es jetzt gerade auch nicht. schreiben die das bei TNA schon gar nicht mehr hin, weil sich das gar nicht mehr lohnt. Ich gucke nochmal bei 2012. TNA gibt die Zahlen nicht offiziell bekannt, weil die im Gegensatz zu WWE nicht an der Börse notiert sind, aber es gibt dann entsprechende Schätzzahlen. Vielleicht werden die Schätzzahlen da nicht angegeben. Das kann natürlich sein. Das ist schade. Okay. So, weiter. Gib mal in Google TNA. Und das mache ich, am Schluss des Ganzen. TPV und dann bei. Das mache ich am Schluss des Ganzen. So, WWE Championship. Ja, das mache ich am Ende, weil sonst schaffen wir das hier nicht mehr. Bitte jetzt, sonst kommen wir nicht, können wir nicht mehr konzentriert weiterarbeiten. Aber selbstverständlich können wir das. Ich kann jetzt nicht mehr konzentriert weiterarbeiten. Ah, immer dieses Abgelenk und dann beschwert er sich, dass wir nicht vorankommen. So, TNA Pay-Per-View Buys. So, was haben wir denn hier? TNA Turning Point mit Jeff Hardy. Das war schon zu einer Zeit, habe ich ja gar nicht mehr geguckt. Estimated at 9000 Buys. Ja, das ist so die Zahlen, die ich auch zuletzt gehört habe. Ich glaube, zu der Zeit habe ich schon gar kein TNA mehr geguckt. Das war noch davor. Aber siehst du, unter 10.000, ne? Also das habe ich aus dem Podcast mit dem Dave Meltzer und die Sachen, die da erzählen, die sind ja meistens ziemlich genau. Also von daher, wenn die bei 30.000, 40.000 sind mit Lockdown, dann werden die in ihren Büros schon schwer am Jubeln sein. Ja, ich glaube 40.000 war das, was ich letztes Mal zu Lockdown gehört habe. Ich lese jetzt gerade noch was zu Bound for Glory aus dem Jahre, das müsste dann auch 2011 sein, da war es wohl so zwischen 20.000 und 25.000 und Bound for Glory ein Jahr davor wiederum war es 35.000 bis 40.000 noch. Ich glaube, das war das eine Jahr, wo man das wirklich groß aufgebaut hat, als der WrestleMania von TNA und so weiter. Ja. 10-10-10. WWE Championship, CM Punk gegen Chris Jericho. Wir haben diese Woche bei Raw einen eher wütenden CM Punk gesehen. Und zwar hat man da so ein bisschen die Story jetzt umgekrempelt, beziehungsweise man hat da erstmal überhaupt ein bisschen Story reingebracht, außer von wegen Chris Jericho meint, alle wären Chris Jericho Wannabes. Und zwar gab es da diese eine Stelle auf dem Titantron, als Chris Jericho sich da vermeldete. Und zwar Chris Jericho hat in der dunklen Familiengeschichte von CM Punk einige Stellen rausgestöbert und hat die jetzt im Fernsehen präsentiert. Und zwar war der Vater von CM Punk wohl Alkoholiker und nicht, ja, was auch immer das... Das stimmt ja wohl wirklich, ne? Das weiß ich nicht. Ich muss jetzt auf jeden Fall erst... Ja, das ist... Ist jetzt gerade ein bisschen laut. Immer diese Störung. Okay, so. Die ganze Zeit Aussetzer. Machst du jetzt so viel Pausen, oder? Nö, das liegt nur daran, dass sein Gerät da gerade ein bisschen laut war. Nö, das ist nur der Wasserkocher. Ja, der war laut. Ich mach mir jetzt gleich noch einen Schnellkaffee, weil jetzt geht's ja langsam in die Abendbrotzeit. Wir haben ja nur noch 10 Minuten. Du hast nur noch 10 Minuten. So. Naja, auf jeden Fall, CM Punks... Also mich interessieren die ehrlich gesagt kein bisschen. Ich weiß ja, dass TNA ziemlich am Ende ist. So, auf jeden Fall, CM Punks Vater, laut Chris Jericho, war ein Trinker, ein Alkoholiker und war für CM Punk nicht gerade der beste Vater und so weiter. Punk hat da 2 Wochen vorher auch schon recht mies drauf reagiert und ist sehr nachdenklich und sehr in sich gekehrt dann weggegangen. Diese Woche hat er dann eine mehr oder weniger Wutrede an Chris Jericho gewendet, von wegen... er wäre stolz auf seinen Vater, denn sein Vater hätte sich da vom Trinken abgewandt und so weiter. Und Chris Jericho hat sich dann auch nochmal auf dem Titantron gemeldet und hat sich erstmal innigst via Satellite entschuldigt und meinte, hätte eine Linie überschritten, das würde er nie wieder machen. Und er hat versprochen, er wird nie wieder im öffentlichen Fernsehen über CM Punks Vater reden. Aber CM Punks Schwester... Wäre doch eine ganz andere Geschichte, denn die hatte wohl Drogenprobleme und solche Späße. Und auch das fand CM Punk natürlich nicht so toll. Also die Story hier dahinter. Chris Jericho versucht, CM Punk so weit zu treiben, dass der trinkt. Und Chris Jericho meint noch nach WrestleMania, wenn er Punk so ordentlich fertig gemacht hat, dann wird Punk nichts anderes übrig bleiben, als zum Glas zu greifen und Y2J macht jetzt auch diese Bewegungen des Trinkens ganz gerne nach und solche Späßchen finde ich eigentlich ganz okay. Also, wenn man die Straight Edge Gimmick so ein bisschen wieder in den Vordergrund stellt, ich erinnere mich gerne an die Straight Edge Society bei SmackDown, also das finde ich sehr, sehr okay. Das kann man gut machen, bei dem geht es ja eh größtenteils wirklich um das Match und jetzt hat man noch so ein bisschen Psychologie reingebracht, das ist alles ganz schön. Kann man da bei Man WrestleMania darf so ein paar natürlich nicht Gesten im Match erwarten, machen? wenn das jetzt alles sehr echt ist und seine Schwester wirklich Probleme mit Drogen hat, dann kann das auch sehr schnell ins Geschmacklose abgleiten. Für die Leute, die dann wirklich betroffen sind, ne? Ich weiß es nicht, Ich ob weiß dem so nicht, wie ist. das ist. Sein Vater, der ist ja, dem geht es ja wohl wieder besser, aber wenn seine Schwester immer noch drogenabhängig ist oder so, dann finde ich das, dann fände ich das jetzt nicht so gut. Ich weiß es Ich weiß nicht, nicht. ob das auch echt ist oder ob das erfunden ist. Ich weiß es auch nicht, aber ich gehe da jetzt mal vom Guten aus und letztlich hat es sich ja auch für mich und ich finde die Storyline sehr interessant. Ja, ich, wie So. gesagt, ich bin da immer zwiespältig. So ähnlich war das ja damals auch bei dieser Storyline zwischen Jake the Snake als Alkoholiker und Jerry Lawler, der sich da so über ihn ein bisschen lustig gemacht hat. Okay. War ja auch nicht So. ganz unkritisch. Aber gut, muss man mal sehen. Es kommt ein Was denn aus 12. Jake the Snake hinterher geworden ist, hat man ja gesehen. Ja, doch. Es folgt ein 12-Man-Tag-Team-Match. 12 Leute, ja, es wird schon spaßig, wenn man die dann am Ring unterbringt. Ein Match, das Diese, wurde. ganz kurz, ist diese Reihenfolge, die du jetzt vorliest, so von der WWE-Seite? Ist das wirklich zu erwarten, dass das diese 12-Mann-Match nach den beiden Champion-Matches kommt? Das ist von der WWE-Seite, weil wir wissen ja auch, dass die WWE ihre Cards nicht schon vorher auf WWE.com präsentiert und dass solche Sachen gerne auch nochmal kurzfristig geändert werden und bla bla bla. Und nein, mit diesen muss man wirklich nicht rechnen. Das ist einfach nur eine Reihung auf WWE.com. Okay. Denn die Card, die wird man erst bei WrestleMania selber rausfinden. So, wir haben das Team aus John Laurinaitis, das besteht momentan aus Jack Swagger. Aus dem mal wieder zurückgekehrten Christian. Das finde ich gut. Aus Mark Henry. Ja, okay. Dem Zerstörer. Aus Dolph Ziggler. Ja, schade, dass er in so einem Match verheizt wird. Hätte ich gerne im Solo-Match gesehen. Ja, ich glaube, in diesem Match sind auch unter anderem viele Leute, die eine gute Leistung bei Money in the Bank hätten zeigen können. Ich hätte gerne Cody Rhodes gegen Dolph Ziggler gesehen. Cody Rhodes gegen Dolph Dolph Ziggler Ziggler. hätte man vorher zum Babyface turnen müssen und dann hätte das ganz gut klappen können. Ich glaube, das hätte nicht geklappt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin da so schon mit zufrieden. Eigentlich. So, dann gibt es einen leeren Platz und der Teamleader ist David Otunga. Gibt es Spekulationen über den leeren Platz? Ich habe noch keine Spekulation gelesen und ich glaube, das wird auch nichts Dramatisches. So, das Team von Theodore Long besteht aus The Great Khali, R-Truth, Kofi Kingston, Das ist aber im Vergleich zum anderen Team ein schwaches Team, was? Zack Ryder. Da gibt es auch hier wieder einen leeren Platz und der Teamleader ist United States Champion Santino Marella, den ich momentan wirklich ziemlich gut finde. Also das Team von dem Laurinaitis ist deutlich besser. Es ist besser besetzt, da hast du recht, ja. Was mich wundert ist, gut, es gibt ja jetzt noch den leeren Platz, aber ich habe bisher noch nichts von The Miz gehört. Ist The Miz gar nicht auf der WrestleMania-Card? Ja, The Miz, der regt sich momentan Woche für Woche ganz gerne wieder auf, dass er doch keinen Platz bei WrestleMania findet, verliert dann wieder Matches, wo es um solche Sachen geht und so weiter. Und ich denke, da ist auch eine Storyline mit am Gange. Also entweder er kommt jetzt noch in das Team von Laurinaitis, wie er wollte. Man könnte natürlich jetzt auch sowas machen von wegen, wir schicken ihn in das Team Long, aber ich glaube, das macht man nicht. Ich denke, da kommt noch irgendwas. Also das ist eine Story, die bringt man jetzt Woche für Woche von wegen, The Miz regt sich auf, dass er kein WrestleMania-Match hat. Also da kommt schon noch was. Ich meine, er hat ja wohl ein paar Fehler gemacht, wo andere teilweise sich wohl auch ein bisschen verletzt haben, aber dass man ihn ganz von der Karte streicht, kann ich mir nicht. Oder es gibt wieder diese Dark Match Battle Royale und der Welt da verheizt. Habe ich ehrlich gesagt noch gar nichts, die dann aber dafür aber zwei noch gar gewinnen. nichts von gehört Das dieses Jahr, ehrlich kann ich gesagt. auch mal. Ich weiß es leider nicht. Ich sehe diese Battle Royale immer ganz gerne, muss ich sagen. Von mir können sie, also wegen mir können sie die ruhig zeigen. Wobei, kann ich die überhaupt sehen? Ne, die ist nicht free for all, ne? Oder doch? Ne, die ist free for all, stimmt. Ich meine, Ich bin mir aber nicht sicher, ob die auf der DVD nachher landet. Ich meine auch, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, die landet auch auf jeden Fall auf der DVD, aber ich gehe jetzt auch nicht von der DVD aus. Ich gehe ja jetzt vom Live-Gucken aus und Free for All ist ja dann davor. Das heißt, das WrestleMania Free for All könnte auch einen Ticken früher schon beginnen als die anderen. Also dem Wecker vernünftig stellen. Weil wenn man sich das Free for All dann auch noch anguckt, dann wird es natürlich ein sehr, sehr langer Abend. Da stellt sich die Frage, ob man nicht am Ende noch ein bisschen sozusagen schon ausgelaugt ist. Nee, das hat man eigentlich nicht. Also ich meine, die WrestleMania-Karte ist so gut besetzt. Wahrscheinlich, also wenn ich das live gucken würde, kann man das in Deutschland eigentlich irgendwo über einen Internetstream, bezahlten Internetstream bei, weiß ich nicht, gibt es bei Sky sowas? Ja, auf Sky kannst du dir einen legalen Internetstream kaufen, ja. Von wann bis wann, erstmal welcher Tag läuft denn das überhaupt? Ist das ein, von Sonntag auf Montag? Ja, das läuft am 1. April, das ist die Nacht von Sonntag auf Montag, beziehungsweise bei uns läuft es ja montags früh von 1 Uhr bis 5 Uhr. Naja, geht nicht, wenn ich am Montag arbeiten muss, das klappt nicht. Ja. So, auf jeden Fall, dieses Match wurde ganz interessant aufgebaut mit Theodore und John Laurinaitis. Und die beiden, die ärgern sich jetzt Woche um Woche und die sind auch immer bei Raw und SmackDown immer anwesend. Es gab mal diese eine Sendung, wo John Laurinaitis einmal für eine Nacht SmackDown und Theodore Long einmal für eine Nacht Raw übernommen hat. Das war ganz spaßig. Laurinaitis war übrigens auch dafür verantwortlich, dass Drew McIntyre jetzt wieder einen Vertrag hat. Der durfte ein Match gegen Hornswoggle bestreiten und hat das glücklicherweise auch gewonnen, muss man sagen. Hornswoggle ist auch nicht auf der Card. Naja, die beiden gehen sich Woche um Woche wieder an. Es geht eigentlich immer so, dass die beiden sich provozieren und Theodore Long meistens dann der ist, der Laurinaitis dann nach hinten schubst. Und das ist ein sehr atmosphärischer Aufbau. Man muss sagen, also das Publikum reagiert da immer sehr, sehr gut und sehr gerne drauf. Ja, okay. Dann gehen immer noch die Leute. Außer um die Ehre geht es darum, dass einer von beiden Kontrolle über beide Shows übernimmt? Oder genau, der Gewinner dieses Matches übernimmt die Kontrolle über sowohl Raw als auch SmackDown. Was passiert mit dem anderen? Fliegt der raus oder? Der hat dann dementsprechend nicht mehr die Kontrolle über Raw und SmackDown. Aber da wurde nichts gesagt, dass der andere gefeuert wird? Nein, es geht lediglich um die Kontrolle über Raw und SmackDown. Okay, dann habe ich verstanden. Gut. So, dann kommen die beiden Matches. Peter, du musst nicht immer so sagen. Das wissen wir ja jetzt. So, ich sag das aber gerne. Man hört, du sagst das auch oft. Ich weiß, es hat sich noch niemand beschwert. Also kann das nicht so schlimm sein. Mach mal weiter. Okay. So, die beiden Matches, bei denen es sich, ich hab schon wieder gesagt, ne, ja. Die beiden Matches, bei denen er sich entscheiden wird, wer Main Event steht wahrscheinlich, denke ich dann mal. So, wir haben auf der einen Seite das Hell in a Cell Match mit Special. Ja. Special Guest Referee Shawn Michaels und es treffen aufeinander Undertaker und Triple H. Da zwischen diesen dreien findet jetzt Woche um Woche so ein bisschen Provokation statt. Bei der letzten Raw waren die sogar beide drei gleichzeitig im Ring, sonst war das immer so ein bisschen abwechselnd. Und ja, Provokation. Also Shawn Michaels fand das ganz interessant, dass Triple H meinte von wegen, also dass Triple H eingewilligt hat, nachdem Undertaker meint von wegen Shawn Michaels wäre ja der Bessere gewesen und so weiter und Triple H meint ja, es geht hier nicht darum, wer besser ist und es geht einfach nur darum, Undertaker zu beenden und so weiter. Es ist in diesem Match in diesem Match ist es wieder sehr interessant, wie Shawn Michaels sich entscheiden wird, ob der sich auf die Seite von Triple H oder von Undertaker schlagen wird. Also es gab diese eine Szene am Ende von Raw. Also Triple H redet ja immer sehr, sehr, ich sag jetzt mal, arrogant und ist immer sehr überzeugt von sich in diesen Promos und sagt, er wird da die Ära beenden und die Ära wäre ja eigentlich die Streak vom Undertaker, das wäre ja eigentlich nur ein Code dafür. Und Undertaker meinte dann am Ende von Raw noch, das war eine sehr Situations, also sehr, sehr viel Situationskomik in dieser Szene. Undertaker hat sich dann am Ende noch an Triple H gewandt und meinte, Triple H, kannst du dich noch erinnern, vor ein paar Wochen, als ich meinte, Shawn Michaels wäre besser als du? Und rübergeblickt zu Shawn, der daneben stand und meinte, Shawn ist besser als du. Und dann ist er gegangen. Und Shawn Michaels konnte sich dann lächeln nicht verkneifen und hat dann erstmal so leicht gelacht. Und dann kam der Blick von Triple H rüber und Shawn Michaels hat sich angestrengt, möglichst ernst zu gucken. Und dann gab es da diesen Stare-Down, Triple H wieder nach vorne geguckt, Shawn Michaels erstmal wieder gelacht und so. Und es ist, also diese drei Leute, die können definitiv gut Promos zeigen. Es gab eine Stelle, die hat in diesem Promo so ein bisschen die Atmosphäre zerstört, als Undertaker aus Versehen von WrestleMania am 21. April geredet hat, aber okay, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Hat man den Undertaker mittlerweile mal gesehen? Hat er jetzt eine Glatze oder was? Nee, der hat immer die Kapuze auf. Okay, dann wird man das jetzt bei WrestleMania sehen. Genau. Er kommt allerdings auch noch mit seiner alten Musik rein. Ich hoffe ja, dass bei WrestleMania irgendwas mit dem Metallica-Song kommt. Wobei, das würden sie dann wieder von der WrestleMania-DVD runterschmeißen. Das ist korrekt, aber man kann ja bei Sky aufnehmen und behalten. Yippie! Weiß ich nicht, ob man das darf. Selbstverständlich, man darf ja für sich selber, darf man ja zu Hause. Bei Hell in a Cell ist der Ringrichter ja eigentlich nur dazu da, um das Cover zu zählen, ne? Alles andere ist erlaubt. Das ist richtig, ja. Also Shawn Michaels kann, wem man will, eine Switch Music verteilen. Was Shawn Michaels machen könnte, ist tatsächlich dann jemandem den Superkick verpassen. Genau. Dann selber das Cover durchzählen. Ja. Nee, ist auf jeden Fall sehr interessant. Es gab dann auch diese eine Woche, da schienen sich Shawn Michaels und Triple H beide sehr einig. Da hat dann Triple H noch in Richtung von Undertaker dieses X nach unten gezeigt und man dachte, okay, die X und nächste Woche jetzt das mit Shawn und mit Undertaker, wo er meint, von wegen Shawn wäre wirklich besser. Und es ist jetzt wirklich nur die Frage, wer da, auf welche Seite er sich stellt letztlich. Ich meine, das Match wird, glaube ich, auch richtig gut und Hell in a Cell, da freut man sich natürlich drauf. Man könnte jetzt sagen, es ist ein bisschen überladen, jetzt Hell in a Cell, WrestleMania und dann noch Shawn Michaels. Es gibt jetzt übrigens auch schon, viele Leute fragen sich jetzt schon, wie bringen die diesen das Hell in a Cell an dem Käfig, an dem Gestell bei WrestleMania an, weil im Sun Life Stadium, das ist ja ein Fußballstadion, das ist ja mit dem Aufbau ein bisschen anders und wie das da dann überhaupt hinpassen soll. Ja, das ist natürlich eine interessante Frage, ne? Weil wenn sie das, so ein Fußballstadion hat ja eine ziemliche Höhe, das heißt, das wird ja schwierig, das von oben einfach runterzulassen. Ja, die haben ja dieses Gestell da, die bauen ja jedes Mal dieses Gestell da auf unten an der freien Fläche und da werden sie es wohl auch irgendwie anbringen müssen, anders geht's ja nicht. Also ich persönlich bin der Meinung, dass Rock gegen Cena muss der Main Event sein und dann brauchen sie natürlich für Hell in a Cell eine Konstruktion, wo sie die Zelle dann auch sofort nach dem Match wieder hochziehen können, damit der Ring für das nächste Match klar gemacht werden kann. Wenn es das letzte Match wäre, dann bräuchten sie natürlich sich nur irgendwie drum kümmern, dass sie es dann dahin bekommen und dann vielleicht vor dem letzten Match, da kann man ja ein besonders langes Video dann mit den ganzen Promos einspielen, da hätten sie genug Zeit, da auch irgendwas noch zu bauen. Ja. Nee, also ich bin auch der Meinung, John Cena gegen The Rock muss auf jeden Fall in den Main Event und ich glaube, das wird auch in den Main Event kommen, auch wenn es da vor einiger Zeit schon mal so Gerüchte gab von wegen, nee, das wäre ja so vorhersehbar und das dürfen wir ja nicht in den Main Event packen und dann haben sich da Leute gegen gesträubt und so weiter. Ich glaube, man packt das in den Main Event und ich glaube auch, also ich denke, den Käfig, den bringt man wirklich irgendwie vernünftig da so an, dass der schnell hoch und runter geht, wie sonst auch. Das dürfte übrigens ein sehr schönes Bild werden, wenn wir dann von ganz oben das volle Fußballstadion sehen und da dieser Käfig über dem ganz ansehnlichen Gestell da hängt und so. Das könnte ein schönes Bild werden. Ist denn eigentlich ausverkauft? Ich glaube nicht. Also es gab ja die sehr guten Zahlen dann schon direkt nach dem Anfang des Verkaufs. Ich glaube, man hat direkt 40.000, 50.000 Karten auf einen sehr geringen Zeitraum verkauft. Und ich glaube, danach war dann erstmal so eine Trockenphase. Aber man hat auf jeden Fall, denke ich, jetzt genug Karten verkauft. Aha. Große Sorgen musste man da, glaube ich, nicht haben. Das hätte man sonst, glaube ich, auch mitbekommen. Wie viel gehen denn in den Stadion rein, weißt du das? Das Sunlife Stadium fast, glaube ich, auch so an die 80.000, wie das die letzten Jahre über immer war. Ich hey, du bist für 80.000? Ja, das ist ja jetzt normal, wenn man in die Fußballstadien geht. Die sind ja nun mal so groß. Ja, wobei waren doch immer so 50, 60, oder? Nee, die waren auch alle so groß. War noch nicht 80.000 in der Zeit. Nee, es waren dann natürlich nicht so viele da, weil die WWE dann natürlich so... Was haben wir denn hier? So, Kapazitäten. Das Stadion hat bei Fußball eine Kapazität von 75.000. Das heißt also, mit dem ganzen Innenraum kommt man da locker über 80.000 und ein bisschen mehr. Ja, großes Stadion und ein ganz nett aussehendes, muss man sagen. Was allerdings interessant wird bei WrestleMania 30, ich muss gerade mal nachgucken, ob das schon festgelegt war oder ob das noch, nee, das ist ja noch nicht festgelegt, das steht ja noch in den Sternen, aber da gibt es auf jeden Fall auch eine sehr interessante, anscheinend ist das doch schon recht. Ach nee, man überlegt ja, WrestleMania genau 30, genau, da überlegt man ja, ob man es in Madison Square Garden bringt oder die andere Variante wäre das Cowboy Stadium in Arlington, Texas. Nee, das ist in Arlington. Ich hätte jetzt gedacht, weil Dallas Cowboys ja die Footballmannschaft von Dallas ist, dass das in Dallas ist, aber gut. Ich weiß jetzt auch nicht. Gibt es in den verschiedenen Städten von Texas mehrere Cowboys-Stadien? Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht ist Arlington ja irgendwo in der Nähe oder so. Was weiß ich. Ich kenne mich da jetzt. Naja, auf jeden Fall, was an diesem Stadion so interessant ist. Zum einen ist das 2009 erst eröffnet worden. Das ist ein richtig imposanter Bau mit richtig viel Glas und sehr schönem Dach und so weiter. Das wirklich Interessante an dem Stadion aber ist, das hat zum einen die größten festgelegten Leinwände einer Arena, einer Open-Air-Arena und so weiter. Da sind wirklich riesige Leinwände in dem Ding drin. Und zum einen ist das ein Stadion, das bei Fußball eine Kapazität von 105.000 Fans fasst. Also wenn man in die Arena geht, man hat perfekte Leinwände, das ist natürlich für etwas wie Wrestling hervorragend und das könnte sehr interessant werden. Ja. So, dieses Jahr sind wir aber noch im Sun Life Stadium, das ist schon ein Ticken älter und das sieht man auch. Das ähnelt dann doch eher dem WrestleMania 24, was ja auch in Florida war. Genau, das war in diesem Bowl irgendwas. Ja, genau. Naja, auf jeden Fall, wir haben jetzt wahrscheinlich... Ich muss mal zum letzten Match kommen, weil ja. Ich bin ja schon beim Abendessen und ich will mal sehen, dass ich mal langsam hier bei der Bar durch der Stadt und den Ton anmachen kann, dass ich sehe, was... Ja, lass es machen. Wahrscheinlich der Main Event, John Cena gegen The Rock. Was gab es da? Aber man muss erst mal sagen, The Rock war eigentlich... The Rock war eigentlich die letzten Wochen immer anwesend, was ganz interessant ist. Aber man hat es nicht zu überladen gemacht. Also man hat The Rock immer nur mal so kurze Sachen rausgebracht und so. Ich kann mich sehr gut noch erinnern an diese Szene. Ich weiß gar nicht mehr, wo genau die da waren. Auf jeden Fall, da hat The Rock, stand er da mit so einem Merchandise-Stand von all diesen seltsamen Sachen, die es von John Cena gibt. So Uhren und Gartenzwerge und solche komischen Sachen. Hat die alle in so einen See geworfen. In einen Fluss und so weiter. Und das ist aber Umweltverschmutzung. Ja, die werden da wohl wieder rausgebracht worden sein, du. Und er hat gesungen. Ja, genau, das ist das Highlight des Ganzen gewesen. Man hat auf jeden Fall vorher sehr viele Vignetten aufgenommen mit The Rock quer durch die Stadt, der so ein bisschen geschichtliche Fakten mit John Cena verbunden hat. Das waren alles sehr schöne Promos, muss man sagen. Die kann man auch sehr schön auf einer späteren DVD nochmal bringen. Der Landtagskandidat der Piraten, der hat so eine Frisur wie du. Ja, das ist ja auch nur sehr, sehr, sehr unterstützend. Der hat kein Geld für einen Friseur, schätze ich. Ja, das ist ja auch nur sehr unterstützend. So, auf jeden Fall, das Ganze fand dann ein großes Highlight in dem Rap and Rock Konzert in Cleveland war's. Mit Flo Rida. Nein, das nicht. Auf jeden Fall. Das war ein Rapper war. John Cena kam zurück in seinem alten Gimmick als Doctor of Phagonomics und das war natürlich schon mal hervorragend. Das hat schon mal eine ganz andere Stimmung da reingebracht, ein ganz anderes Feeling. Wo wir auch wieder bei Flo Rida mit Good Feeling wären. Wobei das ja auch nicht unumstritten war, offensichtlich, was ich gelesen habe. Dann erzähl uns davon. Ich habe nicht gesehen, aber was ich gelesen habe. Dann erzähle. Ja, die haben halt gesagt, weil Cena ja sagt, The Rock spielt nur eine Rolle und wäre nur ein Schauspieler. Dass das dann, wenn er quasi mit diesem alten Gimmick kommt, dass das dann deutlich wäre, dass er als Wrestler auch nur eine Rolle und ein Gimmick spielen würde. Und das würde so diese Storyline eigentlich ein bisschen ad absurdum führen. Okay, da haben ein paar Leute zu tief gedacht. Ich fand's ja hervorragend. Das sollte man beim Wrestling üblicherweise nicht tun. Ja, was heißt, sollte man beim Wrestling nicht tun, aber nicht auf solche Sachen. Das ist philosophischer Quatsch, der an der Stelle total angebracht ist. Nee, war sehr gut. Also man muss sagen, John Cena nette Rap-Rhymes und so weiter präsentiert. Das kann er ja, das hat er ja früher auch schon bewiesen. Ich hätte mich gefreut, wenn er wie bei Judgment Day 2005 auf diesem Truck rausgekommen wäre mit The Trademark und da ein bisschen wirklich aktiv musikalisch gerappt hätte. Aber okay. Ich glaube, dass The Trademark, der ist ja eine Zeit dann zu TNA gegangen und hat da irgendwie Kurt Angle unterstützt. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich bin mir nicht sicher. Wollen sie sicher nichts mehr zu tun haben. Nee, das weiß ich auch nicht so genau. Ob der wirklich viel mit TNA zu tun hatte oder ob der wirklich nur diesen einen Theme-Song da gemacht hat, ich glaube mehr, also an mehr kann ich mich nicht erinnern von dem. Der ist auch ein paar Mal persönlich in der Sendung damals aufgetreten, da kann ich mich noch dran erinnern. Okay, gut, dann wirklich nicht. Und ja, The Rock kam dann zum Ende der Sendung. Das neue Album von John Cena raus. Da warte ich immer noch drauf. Ja, The Rock kam dann am Ende mit einer Gitarre raus und hat einen sehr hervorragenden Song oder ein paar Songs geschrieben mit ein paar Wahrheiten über John Cena. Ist auch sehr weit gegangen. Also ist wirklich sehr, sehr weit gegangen, muss man sagen. Er hat da schon an die Familie herangegangen, ist ja, an die Eltern und so weiter und Sachen, die ich hier jetzt auch nicht wiedergeben möchte. Aber es war richtig gut, muss man sagen. Man kann sich das übrigens auch auf iTunes kaufen, das Rock Concert, als Single. Auch auf dem deutschen iTunes oder nur im amerikanischen? Nee, auch im deutschen. Und das ist eine ganz interessante Story. Es gab dann auch dieses Match bei Raw diese Woche. John Cena gegen Mark Henry, wo John Cena Mark Henry dann letztlich den FU verpasst hat. Das sah ganz imposant aus natürlich wieder. Und dann kam noch The Rock ganz schnell rein und hat einen wirklich sehr gut performten Rock-Button gezeigt und ist dann sofort wieder gegangen. Also zwischen den beiden ist so ein bisschen momentan, es gibt diese Vignetten und es werden dann immer, also die gehen dann beide aufeinander los durch ihre Sachen, also durch ihre, also John Cena versucht hier fast so die ernstere Nummer abzugeben und The Rock ist immer The Rock und so weiter und jetzt bei der letzten Raw for WrestleMania ist es dann so langsam mal Zeit, dass die beiden wirklich in einem Ring zusammenstehen, Staredown und ein Promo zusammenhalten, wirklich mal. Dem ist man in den letzten Wochen sehr aus dem Weg gegangen, die in den letzten Wochen zu sehr zusammen zu zeigen. Man hat also diese Rock-Vignetten durch die ganze Stadt und dann das Konzert und so, das war alles sehr, sehr unterhaltsam und man muss auch sagen, man tut wirklich einiges, um diese Story interessant zu machen. Man bringt jede Woche wieder so ein kleines bisschen, nicht zu viel, nicht so, dass man dann nächste Woche denkt, ach, The Rock, der war ja letzte Woche schon da, ist ja nichts Besonderes mehr. Man macht das sehr geschickt. Jede Woche denkt man sich wieder, okay, was hat die WWE sich ausgedacht? Das ist sehr interessant, man tut einiges, um das aufzubauen. In der genau richtigen Ration und ja, bei der letzten Raw kann man dann mal gucken, dass da dann noch dieses große finale Promo-Segment zwischen den beiden kommt. Also ich bin da auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden mit dem Aufbau von diesem Match und insgesamt von dem Aufbau WrestleMania dieses Jahr. Das wird wirklich sehr, sehr interessant und wir dürfen nur hoffen, dass WrestleMania dieses Jahr nicht schlecht wird. Die Matches lassen einiges hoffen. Man muss nur hoffen, dass Vince McMahon da nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Und es sind dieses Jahr wirklich einige Main-Event-Matches. Man muss hoffen, dass es daran nicht scheitert und dass die Leute, die ein vernünftiges Match auf die Beine stellen können, auch entsprechend Zeit bekommen. Ist denn, was glaubst du denn, wird Cena mehr ausgebucht oder ist das... Naja, bei WrestleMania sind immer viele Leute, da sind auch viele Fans von Cena. Ich denke, es hört sich so an, als ob Cena stark ausgebucht wird, einfach auch weil The Rock da ist und sich dann viele Leute einfach für Rock entscheiden werden. Ja, ich bin mal gespannt. Also ich finde die Match-Card für WrestleMania ehrlich gesagt nicht so überzeugend, aber ich finde, es gibt zumindest drei interessante Matches. Also Cena gegen Rock wird, glaube ich, von der Stimmung her super. Versprechen wir jetzt aber vom Match nichts Überragendes. Ich glaube, das wird eher durch das Publikum und dadurch, wie die beiden mit dem Publikum interagieren, interessant. Ich glaube, Triple H gegen Undertaker weiß ich nicht. Da habe ich beim letzten Mal schon gedacht, die können kein gutes Match zeigen. Ja, aber dann kam das. Sensationell gutes Match gezeigt, weil die ja beide, glaube ich, ich weiß gar nicht, wann die zum letzten Mal wirklich im Ring standen und mal einen Kampf gezeigt haben. Deshalb weiß ich nicht, wie gut die in Form sind. Und CM Punk gegen Jericho wird, glaube ich, super. Ja, ich hoffe wirklich, die beiden, die bekommen 40 Minuten Zeit, um ein hervorragendes Match auf die Beine zu stellen. Ich hoffe es wirklich. Also The also Rock gegen Cena fände ich 40 Minuten zu viel. Ich glaube, das würden beide nicht hinkriegen. 40 Minuten meine reine Matchzeit nicht, aber ich denke, das Match, das sollte schon so an die halbe Stunde gehen. Das ist durchaus, ja gut, so 20 bis 30 Minuten sollte das gehen. Das ist schon angebracht. Ja, 20 bis 30 Minuten ist okay. Dann kann man die ersten 5 Minuten allein Publikumsreaktion Ja, ich denke, das wird eh durch das ganze Weil Match so durch ähnlich wichtig sein. damals wie bei The Rock gegen Hogan, das könnte ich mir gut vorstellen. Die Reaktionen werden in dem Match einfach immer wieder aufgebrochen. Wir kennen ja The Rock, der arbeitet ja gerne mit Reaktionen. Genau, also von daher, das kann ich mir gut vorstellen. Von den Moves her, würden die so lange das nicht hinkriegen. Ich hoffe nur, es wird in dem Match nicht irgendwie so komische Sachen wegen geben, wie zum Beispiel The Rock schnappt sich ein Mikro und sagt, ey Leute, haut mal das auf Twitter hier in die Trending-Sachen und so weiter. Ich hoffe, das gibt es nicht. Na, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so blöd sind. Ich hoffe auch. Bin auf jeden Fall sehr, sehr Ja, gespannt so, und wir haben ein bisschen die Zeit überzogen, aber damit ich freue mich verdammt auf Hell in a Cell, muss ich sagen. Das könnte wirklich ziemlich gut werden. Da muss man, bin mal sehr gespannt. Da noch mit Shawn Michaels bin ich drin. Das auch. sind einfach drei der besten Wrestler überhaupt und Das wird entweder ein hervorragendes Match oder eine riesen Enttäuschung. Und da bin ich mal sehr gespannt, welches von beiden es wird. Ich hoffe, dass es ein super Match wird. genau, also es wird entweder eine absolute Katastrophe oder es wird das Beste, was wir seit langem gesehen haben. Eins von beiden. Ja, das haben wir ja gut auf den Punkt gebracht. So, nächstes Wochenende sind wir, glaube ich, denke ich mal, dann wieder da zusammen. Ich hoffe, ich kann aber noch nichts zusagen und garantieren und Ja, ansonsten hole ich mir nächste Woche einfach irgendjemand anderen zum Reden dazu. Auf jeden Fall nächste Woche, du Ira musst. dazu holen. Nein, natürlich nicht. Ich meine ja jemand Wrestling-Kundigen, der auch beitragen Wieso kann. Mira geht doch auch zum Wrestling? Ich meine jemand Wrestling-Kundigen, der etwas dazu beitragen kann. So, Die geht doch auch zu Ina zur Veranstaltung. so, dann gibt es noch ein bisschen Infomaterial. Und zwar. Ja, wir werden WrestleMania nächste Woche tippen und so weiter und dann nochmal die Woche, letzte Weekly-Woche vor WrestleMania reviewen. Und zwar wird es direkt am Montag nach WrestleMania ein WrestleMania-Review geben mit mir und einem Special noch unbekannten Gast, den ich hier noch nicht ankündigen werde, der dann aber da sein wird. Von eurer hervorragenden Wrestling-Seite. Ja, was hat die denn damit zu tun? Die kannst du mal außen vor nehmen. Ein Gast ist von den Autoren der Wrestling-Seite. Nein, nein, nein. Die Seite hat damit nichts mehr zu tun. Die Seite kannst du aus deinem Gedächtnis streichen. Da will ich nichts mehr mit zu tun haben. Nein, es handelt sich um einen anderen Gast. Ja, dann werden wir dann uns wieder melden. Nächste Wochenende kommt auch auf jeden Fall eine Folge, versprochen. Vielleicht sogar mehrere, je nachdem, wie man von der Hall of Fame denn dieses Jahr schon was zu sehen bekommt davor. Da möchte ich dann natürlich auch nochmal vor WrestleMania zu eingehen. Und ja, dann gibt es ja noch WrestleMania Access. Also die SmackDown-Sendung vor WrestleMania ist ja eh immer so ein bisschen Werbesendung im Zusammenhang mit WrestleMania Access. Und, naja, Mike Tyson wird übrigens dieses Jahr bei WrestleMania Access dabei sein, habe ich gehört. Ja, das wundert mich nicht. Der ist ja auch bei der Hall of Fame-Einführung dabei. Ja, das ist interessant, weil WrestleMania Access, da kommen solche Leute ja eigentlich eher nicht, ne? Ja gut, er wird jetzt sicherlich, wenn er in die Hall of Fame nicht eingeführt würde, würde er sicherlich nicht kommen. Aber dann wird er sich sicherlich gesagt haben, dann verbinde ich die beiden Dinge. Ja, aber WrestleMania Access ist ja eher unüblich für solche Auftritte. Da treten dann ja eher eigentlich so die Jobber auf. Ja, aber ich glaube, der macht das ganz gern. Ich glaube, der ist, glaube ich, ganz froh, dass sie ihn wirklich da in die Hall of Fame aufgenommen haben. Und der hat ja wirklich auch von den Zuschauerzahlen und Pay-per-view-Preis hat er ja einiges bewegt. Also der ist mal einer von den Prominenten, der das wirklich verdient hat, dass sie ihn in die Hall of Fame aufnehmen. Ja, ich habe auch das Gefühl, der hat da Spaß bei, sonst würde er das auch nicht machen. Ich meine, der hat ja Geld, denke ich mal. Oder hat er das alles versoffen? Ja, wahrscheinlich nicht. Das weiß ich nicht, aber ich glaube, mittlerweile geht es ihm wieder ganz gut. Davon abgesehen, der muss ja ein Saugeld gemacht haben. Ich meine, sowas kann er so viel kann man ja gar nicht vertrinken. Der muss ja noch irgendwo ein bisschen Geld haben. So, Ja, der war ja lange Zeit im Gefängnis. Ich weiß nicht, ob er auch entsprechende Strafzahlungen leisten musste. Aber der wird nicht irgendwie in Armut leben. Das glaube ich nicht. sicherlich nicht, nein. So, ich denke, dann können wir unsere heutige Sendung mal schließen. Der Dann Wrestling-Teil wollen wir hat. mal den Witz der Woche erzählen. Ach, hey, ja, mach mal. Pass auf, es sitzen zwei Jäger oben auf dem Hochsitz und die feiern da eine Party und der Alkohol fließt in Strömen. Beide sind schwer betrunken. Dann fliegt da so ein Drachenflieger an denen vorbei. Da sagt der eine Jäger zu dem anderen: Guck mal, ein Adler. Dann greift er zu seinem Gewehr und schießt und dann fragt der andere: Und hast du ihn erwischt? Sagte: Nee, da hinten fliegt er noch, aber er hat meine Beute verloren. Ja, ich habe jetzt gerade nicht so viel mitbekommen. Dann kann ich dich helfen. Wolltest du dir eine große Pizza mit Papa teilen? Ja, gerne. Sollen jetzt hier ein Brötchen nehmen. Gut, ich habe jetzt gerade nicht so viel mitbekommen, Thomas. Ich werde mir das in der Wiederholung anhören. Das tut mir jetzt gerade leid, du. Kriegst du jetzt eine große Pizza oder was kriegst du jetzt? Ja, ich glaube, ich muss mal jetzt mit irgendjemandem eine große Pizza teilen. Habe ich so gerade vernommen. Eine große Pizza teilen auch noch? Das ist ja zu wenig zum Abendbrot. Aber ich sehe schon, du hast weiterhin einen ausgewogenen und gesunden Ernährungsstil. Was soll das denn heißen? Nee, ich habe hier Eistee Zitrone stehen. Damit es auch richtig gesund ist. Eistee Zitrone ist, glaube ich, fast noch schlimmer. Ja, ist wahrscheinlich noch mehr Zucker drin. Schmeckt auch ehrlich gesagt so. Werde ich nie wieder trinken. Ja, so, dann mach mal, beende mal die Sendung. Immer ich. Du bist doch für dieses Beenden der Sendung da. Ja, dann